الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لببولة ونشفستة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah heute weiter mit unserem Thema Fiqh al-Salah. Fiqh al-Salah. Und wir haben gesagt, dass nicht jeder betet, wie er will. Wir haben eine Regel, und diese Regel ist von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, als er sagte: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Und wir haben auch gesagt, dass As-Salah, jeder von uns, jeder Muslim, er muss das wissen. Er muss Fiqh al-Salah kennen. Er muss. Warum? Weil du auch beten musst. Und wir haben auch gestern geredet oder gesagt, also diese Khilaf, was zwischen Ulama gibt, dass jemand, der nicht betet, dass er Kafir ist. Andere Gelehrten haben gesagt, jemand, der nicht, also der jemand, der nicht betet, der ist faul und so weiter, der ist kein Kafir. Aber ich habe auch gesagt, du betest nicht und du machst diese Mashakil für die Gelehrten. Einfach die beste Lösung, dass du betest. Bete und lass die Gelehrten in Ruhe. Und auch, es gibt auch eine Regel, wenn wir immer sagen, der Bruder oder die Schwester betet nicht. Warum? Weil er faul ist. Oder warum? Weil sie auch faul ist. Aber wenn du sagst, wenn du Targhib machst, Targhib und Targhib, manchmal Targhib und manchmal musst du auch ein bisschen die Leute auch ängstlich machen. Wenn du sagst, wenn du nicht betest, la tughassal, du wirst nicht gewaschen. Keiner wird dich waschen, wenn du stirbst. Du wirst auch nicht in unser Friedhof auch begraben. La tudfanu fi maqabir al-muslimin. Einfach in die Wüste wegschmeißen. La yusalla alik. Keiner wird für dich auch beten. Das heißt, wenn du das kennst und du sagst, okay, subhanallah, warum ich nicht bete? Das heißt, ich bin ein Kafir, jemand, der für die Muslime nicht für ihn beten und auch nicht in die Friedhöfe von Muslimen auch und auch kein Russel. Wallahi, 100% er wird beten. So muss man auch, also auch wissen. Wir haben auch über, letzter Punkt haben wir über Salatul Marid auch geredet. Wie kann man beten, wenn jemand krank ist? Und wir haben auch gesagt, obwohl du krank bist, dann musst du beten, egal wie. Außer wenn du kein Akel, keinen Verstand mehr hast. In diesem Fall, Rufi'a anka al-Qalam, kama qala al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Rufi'a al-Qalam an thalat. Es wird nicht geschrieben für drei Leute. Jemand, der kein Akel hat. Wal-Majnun hatta ya'qil. Al-Majnun, jemand, der verrückt ist, der keinen Verstand hat, bis er wieder sein Akel bekommt. Dann wird wieder geschrieben. Wal-Na'imu hatta yastayqidh. Jemand, der beim Schlafen ist, wird nicht geschrieben, erst wenn er wieder wach ist. Und auch eine Regel, kann sein, dass du beim Schlafen bist, beim Schnarchen bist und du kriegst auch Punkte. Lanna Rasul sallallahu alaihi wa sallam qal, wenn du schlafen willst, mach einfach Wudu, Barakaat. Wenn du beim Wudu schläfst, Allah schickt dir einen Melek, einen Engel. Du schläfst, ja, und du machst الملك sagt, اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. Bis morgen, bis Fajr. Ist das schwer? Schau mal, du bist beim Schlafen und du kriegst immer Belohnungen. Wudu machen, bevor du schläfst, Ayatul Kursi, Ayatul Ikhlas, Suratul Ikhlas, Al-Ikhlas und Mu'awwidatan. Und dann schlafen. Extra Engel kommt zu dir und macht mit dir Dua. Subhanallah. Und nicht jeder, das ist ein Engel, ein Malak, der macht für dich Dua. Einfach. Okay? Und wir haben auch gesagt, Salatul Marid, Jalisan, jemand, der nicht, also beim Stehen, beten kann, er kann beim Sitzen. Wenn nicht, er kann auch beim Liegen auch beten. Wir haben auch gesagt, jemand auch nicht, der nicht Möglichkeit hat, dass er Wudu macht. Er muss auch so beten, auch ohne Wudu. Hauptsache, dass du betest. Du hast keine andere Möglichkeit. Du liegst im Bett und dann keiner kann für dich Tayammum machen oder so. Einfach, du kannst so beten. Wattaqullaha mastata'tu. Wir haben auch gesagt, beim Salatu Qiyamul Layl zum Beispiel, bei freiwilligen Gebete, du bist, MashaAllah, richtig also stark, du machst diesen Mikfit und du willst nicht beim Stehen beten, obwohl du kannst. Du sagst, heute habe ich Bock, dass ich beim Sitzen bete. Du darfst, aber du kriegst nur die Hälfte Belohnung. Hälfte Belohnung. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري. والحديث رواه البخاري. Aber beim freiwilligen Gebete. Warum? لأن الصلاة الفرض die Pflicht Gebet musst du stehen, wenn du kannst. أن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. قوموا. Das ist ein Befehl. قوموا لله قانتين. نعم. Nächster Punkt, Achi, sage ich jetzt. Nächster Punkt. Salatu fi safina. Du bist im Schiff. Ja? Und dann du willst reisen. Dhuhr und Asr und Maghrib musst du im Schiff also beten. Wenn du beim Stehen also beten kannst, hada aula, so musst du beten. Wenn die Schiff so macht, wackelt und so weiter, und hast du Angst, dass du runterkommst? Besser beim Sitzen. Auch wenn du im Flugzeug bist. Auch genauso. Du darfst, du kannst, musst du erstens, wenn du, also wenn alles richtig still ist, du kannst oder du musst beim Stehen beten. Wenn nicht, beim Sitzen. وما جعل عليكم في الدين من حرج. واتقوا الله ما استطعتم. Warum? Wie kann sein, dass du nicht zum Beispiel beim Stehen Allahu Akbar und dann Flugzeug machst so. Dann bist du da. Zu draußen. Ja? Einfach beim Sitzen mach gemütlich. Warum? Weil hier auch diese Demut wird auch weggehen. Wenn du beim Stehen bist und du sagst, es kann sein, dass ihr so macht oder so macht. Nein, beim Stehen machst du auch diese Gürtel, diese Sicherheitsgürtel und dann gemütlich machen. Aber brauchst du nicht, dass du, wie auch gestern gesagt haben, dann nimmst du ein Buch oder einen Rucksack oder so, dann machst du drauf Sujud. Das brauchst du nicht. Warum? Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat auch ein Sahabi so auch gemacht, dass er ein Holz sogar, der macht ein Holz und dann sie macht Sujud bei diesem Holz. Hat Rasulullah das weg von ihm genommen und weggeschmissen. Okay? Al-Qiyam, nächster Punkt. Al-Qiyam wal-Qu'ud fi Salatul Layl. Auch in Salatul Layl heißt Qiyamul Layl. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul Layl. Und das auch der beste Gebet nach Pflichtgebet ist Qiyamul Layl. Hada da'bu salihin. Der beste Gebet, die nach dem Pflichtgebete ist Salatul Layl oder Qiyamul Layl. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul layla hatta tatawarramu rijlahu. Der betet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis er Beule in seine Füße bekommt. وتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. الله so wieso hat sie alles vergeben, was du gemacht hast, obwohl er nichts gemacht hat, obwohl er fehlerfrei ist, obwohl er ma'sum ist. لكن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم des Benehmen, كما قال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله, dass Allah عز وجل dir sagt: وإنك لعلى خلق عظيم. Die Frage ist, wie hat Rasulullah صلى الله عليه وسلم das ertragen? Das er, ich frage inshallah dann nach dem Vortrag. Wie hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Ayah bekommen hat, ertragen? وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Oder wie die auch Sahaba, wir haben die auch ertragen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt: Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abu Talha fil Jannah, und so weiter, alle Sahaba. Wie haben die das ertragen, dass sie das gehört haben? Aber die Sahaba, obwohl das gehört haben, die haben immer weiter Taten gemacht. Die haben nicht gesagt: Okay, sowieso bin ich jetzt im Paradies, brauche ich keine Taten mehr zu machen, oder? Das ist eine Bestätigung von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dass die in Paradies reinkommen. Aber trotzdem haben die weiter Taten gemacht. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch Ummu Sulaym, Ummu Anas ibn Malik radiyallahu anha, auch viel Jannah, hat sie auch in Jannah gesehen. Ummu Sulaym ma taqa'asad, da hat nicht gesagt: Okay, Alhamdulillah, yes, ich mache nur Chillawi auch Dunya und ich werde auch in Paradies auch Chillawi machen, brauche ich nicht mehr, keine Taten mehr zu machen. Lakinnahum kanu yaf'alun, kanu ya'malun. Warum? Weil die Sahaba waren. Warum? Weil sie in Madras Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gelernt haben. Qiyam al-Layl, kan al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hada huwa Rasuluna sallallahu alaihi wa sallam. Hada huwa Rasul alladhi unzila rahmatan ala al-alamin. Kan yatufu bayna al-Shawari'. Da geht durch die Straßen. Wenn jemand etwas braucht, wenn jemand arm ist, wenn jemand Hilfe braucht, fa idha bihi yasma'u min Beit. Da hat von draußen, von einem Haus gehört, eine Frau, der macht Qiyamul Layl. Und mit welchem Sura hat sie rezitiert: Hal ataka hadithul ghashiyah. Mada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Also die Frau, die Sahabi ist drin. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, als er das gehört hat, der ist gestanden. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أتاني, وهو يبكي صلى الله عليه وسلم, لقد أتاني. Ich habe das mitbekommen auch. الغاشية ist يوم القيامة. الغاشية هي الحاقة. الغاشية هي القارعة. الغاشية هي يوم الدين. الغاشية هو يوم الحساب. الغاشية هو يوم البعث. الغاشية هو يوم الحشر. Und so weiter. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم divined. Warum? Weil er diese Frau von drin gehört hat. هل أتاك حديث الغاشية؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم demacht also قيام الليل, obwohl er, wie gesagt, unsere Mutter hat ihm gesagt: يا رسول الله, لقد غفر لك الله عز وجل alle Sünden, was du gemacht hast, obwohl er keine Sünden gemacht hat, لقد غفر الله لك. ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. Soll ich nicht ein Diener, der bedankbar ist? شكر الله عز وجل. نشكر الله عز وجل على أننا مسلمين. نشكر الله عز وجل على أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر الله عز وجل على أننا من أفضل وأحسن الأمم. نفضل الله, نسأل الله عز وجل على أننا the best أمة. Wer sind auch die erste Umma, die auch ihre Abrechnung auch in Yom Qiyam auch bekommt? Wer sind auch die erste Umma, die auch ins Paradies reinkommt? Was wollen wir noch, subhanallah? Kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli qiyam al-layl tawilan. Lang. Qiyam al-layl, sogar auch Ibn Abbas radiyallahu anhu, weil Ummuna Maymuna, Zawj Nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam, ist seine Tante von Ibn Abbas radiyallahu anhu. Qal, Ich habe einmal bei meiner Tante übernachtet. Ich wollte nur von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam richtig lernen, wie er Qiyamul Layl macht. Und dann bin ich neben ihm gestanden. Fabada' hat angefangen mit Al-Fatiha, Al-Fatiha vorbei. Hat mit Al-Baqarah angefangen. Ich habe gesagt, okay, oder ich habe gedacht, also der liest ein paar Ayat und dann Allahu Akbar. Fa'atamma Surat Al-Baqarah. Ganz Surat Al-Baqarah, wie lange wird das dauern, subhanallah? Surat Al-Baqarah. Bis er gesagt hat, Ibn Abbas, Wallah, ich wollte normalerweise aufhören und dann einfach nur weiter schlafen. Lakinnahu ma fa'al. Warum? Wie gesagt, die haben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das gelernt. Schau mal, Surat Al-Baqarah, danach kommt Surat Ali Imran auch. Sayaqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also der ist nur 100 Ayat und dann sagt er, Allahu Akbar. Ayatul Ali Imran auch genauso. لما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال beim ركوع hat ungefähr genau bei als er beim stehen war الله اكبر wie ist unser gebet subhanallah wie wir beten wie ein krokodil subhanallah كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا شو مال وليلا طويلا قاعداً beim Setzen, obwohl er قوي ist, obwohl er gesund ist, freiwillige, schau mal jetzt, freiwillige Gebete. كان يصلي قاعداً فإذا بقي, schau mal, فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية, das steht auf. Wie das war? Der sitzt und der sagt Allahu Akbar. Okay? Der rezitiert Surat al-Fatiha und viel Ayat in einem Sura. Und wenn noch 30 oder Ayat geblieben sind, der steht auf und dann macht er weiter. 30 Ayat, was noch geblieben ist, oder 40 Ayat und dann sagt Allahu Akbar. Ruku'a. Subhanallah. Sag mal, nur er hat richtig rezitiert beim Sitzen erstens. Und dann aufgestanden oder aufstehen und dann der macht weiter. Rezitiert 30, 40 Ayat, dann Allahu Akbar. هكذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Was kann man auch lernen? Du darfst auch beim Sitzen, auch Qiyamul Layl, auch beten. Du sitzt, machst Surat al-Fatiha, ein paar Ayat und wenn du noch also etwas oder also eine andere Ayat auch rezitieren willst, du kannst aufstehen und dann weiter rezitieren und dann Allahu Akbar, dann machst du Ruku. هكذا كان كذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في النعال. Dass wir, ob wir mit unseren Schuhen auch beten können oder dürfen oder nicht. Dürfen wir? Man darf. Wir sind kein Juden. Wir sind kein Christen. Wir sind Muslime. Warum? Beweis. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا. حافيا. Das ist auch ein Sunnah von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Manchmal ohne, also auch außerhalb von Gebet. Der zieht seine Schuhe aus und dann läuft von Moschee bis nach Hause. Subhanallah. Und es gibt auch eine Sünde, die ist auch fast ausgestorben. Wenn du das siehst, dann du sagst, dieser Bruder, der braucht Irrenhaus. Welche ist die, ja Rasulallah, wenn du im Friedhof reinkommst, von Adab, dass du deine Schuhe ausziehst? Ist das nicht ausgestorben? Diese, hast du schon mal gehört? Ja, erst einmal. Wenn du im Friedhof reinkommst, von Sunnat Rasulullah, dass du Schuhe ausziehst und so laufen. Damit du auch deinen Wert kennst. Damit du auch keine Grab störst. Sallallahu alaihi wasallam. Auch außerhalb. Es gibt auch ein Sunnat, das ist auch ausgestorben. Wenn es regnet. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der macht so. Damit Wasser reinkommt. Schon mal gehört? Wenn du das machst draußen, Was werden die anderen sagen? Nicht die anderen, die Brüder. Was werden die Brüder sagen? Oh. Der sagt, Miskin, der ist außerirdisch. Hadi Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba da, schau mal, die Sahaba, Allah, manchmal, nicht manchmal, aber immer, die fragen für uns. Die stellen Fragen für uns, damit wir auch lernen. Da haben gefragt, ja Rasulullah, was machst du? Warum machst du so? Qala innaha hadithatun bi rabbiha. Jetzt ist es runter von Allah Azza wa Jal. Sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt von, sogar auch von Muslimen, wenn es regnet, welche Wetter. La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr. Sallallahu alaihi wasallam. Manchmal, man hört diese Schimpfwörter, wenn es regnet, schon wieder und so weiter. Dürfen wir das nicht? Das ist auch ein falscher Akhida. Qala sallallahu, und auch eine andere auch Sunnah, die auch ausgestorben ist. Regengebet heißt das, ja? Salatul Istisqa, Regengebet. Wenn es richtig trocknet, und dann wir machen ein Gebet extra, damit wir Allah Azza wa Jal anbeten, damit es regnet. Und hier, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kana yarfa'u yadayhi ila al-fawq, wa yad'u Allah Azza wa Jal. Und gleich nach dem Khutbah, diese Gewand, was du hast, musst du wieder ausziehen und dann umgekehrt anziehen. Und so laufen bis zu Hause. Billahi alaik, wenn ein Bruder dich so sieht, dass du alles umgekehrt angezogen hast. Das ist Allah, du bist verrückt. Aber wenn du sagst, wenn du ihm sagst, hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Salatu al-Istisqa, Regengebet von Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gleich nach dem Khutbah. Der zieht seine Abaya oder sein Qamis und dann umgekehrt anziehen. Das heißt, was unten ist, muss draußen sein. Was ich meine. Aber nicht, dass du deine Aura also zeigst oder so. Nein. Du musst das wissen, du musst richtig das vorbereiten, wenn du zu Hause bist. Ausziehen und dann umgekehrt anziehen. Und so laufen bis zu Hause. Schon mal gesehen? Subhanallah. Hada jinu. Aus Versehen, dann sagst du, dieser Bruder ist, der ist weg oder der ist abgehauen von ihrem Haus. Okay. Ida salla ahadukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, Ida salla ahadukum, fal yelbas na'alayhi, au liyakhla'ahuma, bayna rijlayhi. Fal yelbas na'alayhi. Wenn du beten willst, entweder du kannst mit Schuhe also beten, oder ohne Schuhe dürfen wir. Entweder mit Schuhe oder ohne Schuhe. Aber es gibt auch eine Sache, subhanallah. Darf man auch nicht nur mit einem Stück von Schuhe also so laufen? Nicht mit ein paar, sondern nur ein Stück. Zum Beispiel nur rechte Seite, ziehst du einen Schuh an und so laufen. Darf man das nicht. Du darfst auch nicht, wenn die Sonne ist, die Hälfte von dir ist in Schatten und die Hälfte in der Sonne. Darfst du auch nicht. Entweder ganze Körper im Schatten oder ganzer Körper in der Sonne. Haqqu al-jism, das ist ein Amana. Das heißt, dein Körper muss ihm auch bei ihm auch Gerechtigkeit auch geben. Nicht die Hälfte in Schatten und die Hälfte in der Sonne. Entweder ganz im Schatten oder ganz in der Sonne. Subhanallah. Genauso auch beim Haarschneiden, diese Frisuren heißt das? Diese Style-Frisuren und sowas. Entweder ganz, also gleichmäßig, ohne diese, was ist das? Diese Hut. Ne? Diese Hut braucht man nicht. Lanna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahani al-Qaza. Man darf nicht diese Qaza. Wir sind nicht von Ummat al-Qaza, wir sind von Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Schau mal. ولا يؤذي بهما غيره. ولا يؤذي بهما غيره. Damit gemeint, die Schuhe Du darfst das anziehen oder ausziehen. Manche Gelehrten haben mir gesagt, die Schuhe müssen die auch sauber sein. Ich meine, die dürfen nicht stinken, dass du neben einem Bruder bist oder vor ihm bist und sagt Allahu Akbar und dann der geht in Koma. Okay, manche Bruder, Allahu Alam, du sagst, ja, wann macht ihr sie immer wieder Allahu Akbar, damit ich von Sujud hochkomme? Hat nicht Stinkkäse, aber Allahu Alam, welche Stinke hat. Schau mal, wenn jemand so ist, was ist mit jemand, der Zigaretten raucht? Noch schlimmer, oder? Noch schlimmer, subhanallah. Siehst du, Achi, der macht alles kaputt. وأكد عليه الصلاة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا فقال خالف اليهود دفت ihr nicht wie die Juden sein خالف اليهود warum فإنهم لا يصلون في نعالهم die beten nicht mit ihren Schuhen das heißt alles was die Juden machen oder alles was die Christen machen machen auch dagegen die Christen die beten die zählen auch aus Schuhen. Wir dürfen mit und ohne. Al-Yahud und Nasara, beide. Und wie gibt es auch einen Beweis, subhanallah? Es gibt ein Hadith, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der betet hinter ihm den Sahaba. Er hat zwei Rakat gebetet. Und dann auf einmal während dem Gebet hat sein Schuh ausgezogen. Was ist damit gemeint? Was kann man nur jetzt also lernen, dass während dem Gebet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam er hat seinen Schuh ausgezogen und weiter gebetet. Und schau mal jetzt, danach, nach dem Gebet, oder bevor, nach, also während dem Gebet, was haben die Sahaba auch gemacht? Auch Schuhe ausgezogen. Al-Ittiba. Rasulullah sallallahu folgen. Wir haben ihn gesehen, auch auszüge, ob die wissen oder nicht, welche Hikma oder Allah. Das heißt, haben die gesehen, dass er das ausgezogen hat? Da haben auch gemacht. Nicht wie heutzutage. Die sagen, diese Sunna ist schon alt. Muss man jetzt integrieren. Darf man das nicht? Die Sunna ist schon damals. Diese kurze Hosen und das war, die Sahaben haben nicht so viel Stoffen gehabt, ja, deshalb haben die also nur kurze Hosen gehabt. Ach, die Sahaben haben, die Geld, was sie damals haben, haben wir nicht jetzt. Allah, Abu Bakr war richtig ein reicher Mann, Uthman auch genauso. Schau mal, Zeit von damals, Uthman ibn Affan hat 100 Kamele gehabt. Hat einer von uns 100 Kamele jetzt? Und trotzdem, die sieht auch also kurze Hose. Subhanallah. Lakin der Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, allamahum dati, beigebracht, wenn etwas sagt, keine Diskussion. Keine Diskussion. In qala faqad sadaq, auch die, Abu Bakr, wenn er das gesagt hat, hat er recht. Keine Diskussion. Aber wir, nein, so gemeint. Es gibt auch Meinungsverschiedenheit. Und das und das und das. Ihr sagt immer, hat das nicht mit Beweise zu tun. Du kannst einem Bruder 100 oder 1000 Beweise geben, aber wenn er das nicht annehmen will, er nimmt das nicht an. Du gibst ihm richtige Beweise im Koran und auch in Sunna. Und dann sagt ja, danach, der sagt, ja, aber gibt es Meinungsverschiedenheit. Ach, wie kann es sein, dass du für einen Sahir, für einen Jinn schlachtest und du sagst, ja, es gibt Meinungsverschiedenheit. Welche Meinungsverschiedenheit? Von Sheikh Nazim? Welche? Ja, ich bin dabei. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er hat seine Schuhe ausgezogen und dann die Sahaba da haben auch Schuhe auch gezogen. Nach dem Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Die Sahaba haben ihn gefragt, ja Rasulullah, erstens der hat sie gefragt, warum habt ihr eure Schuhe ausgezogen? Warum habt ihr das gemacht? Qalu, ja Rasulullah, wir haben dich gesehen, dass du deine Schuhe ausgezogen hast, Deshalb haben wir auch ausgezogen. Qal atani Jibril. Jibril kam zu mir. Warum habe ich meine Schuhe ausgezogen? Atani Jibril fa'akhbarani. Hat mir gesagt, in deinen Schuhe ist Dreck. Najas. Deshalb habe ich ausgezogen. Das heißt, was kann man hier von Fiqh also lernen? Du sagst Allahu Akbar und dann auf einmal, du weißt genau, dass du einen Tropfen Urin gehabt hast in deiner Kamis oder so. Du darfst hier aus, du musst ausziehen. Aber solange dein Aura immer versteckt ist, du darfst das ausziehen. Warum? Weil du weißt, dass hier in deinen Klamotten Najas ist. Man darf nicht mit Najas beten. Du darfst das auch ausziehen. Warum? Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat das auch gemacht. Und das ist auch ein Beweis, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, also das ist ein Hadith gegen wen? Gegen Sufismus, gegen die Sufi Leute. Das ist ein Hadith, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er kann kein Ghaib, kein Verborgen. Oder? Wenn er das kennt, von Anfang an, der macht einfach das weg. لكنه ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في نعاله نجس أو غير طاهر. Und nochmal, was kann man auch lernen? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er hat nicht diese zwei Rakaat, was er mit Najas gebetet hat, wiederholt oder nachgeholt. Hat das nicht gemacht. Warum? Hat nicht gewusst, dass in seinen Schuhen Dreck ist. Hat nur vier Rakaat gebetet. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hat nicht zu den Sahaba gesagt, okay, jetzt muss man zwei Rakaat nachholen, weil wir diese zwei Rakaat haben wir mit Najas gebetet und Allah weiß, Allah akzeptiert nicht unsere Gebete, wenn das mit Najas ist. Hat das nicht nachgeholt. Warum? Weil er nicht das gewusst hat. Wenn du das extra machst, ist was anderes. Dein Gebet wird nicht akzeptiert, von Anfang an. Wenn jemand zum Beispiel auch, der sagt, heute, ich habe Bock, dass ich ohne Wudu bete. Ich sage jetzt, was hat Abu Hanifa, rahimahullah, gesagt? Jemand, der ohne Wudu betet, und der weiß genau, dass er kein Wudu hat, der ist Kafir. Subhanallah. Das heißt, Abu Hanifa ist nicht der Kafiri, aber das ist seine Meinung. Das ist seine Meinung. Wenn jemand genau, der sagt, heute ich bete ohne Wudu, du bist Kafir bei ihm. Das ist der Madhab Abu Hanifa, rahimahullah. Warum? Hat auch einen Beweis gegeben. قال ألم تسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بدون أو بغير وضوء. Allah akzeptiert dein Gebet, wenn du kein Wudu hast. Warum betest du? Das heißt, du bist gegen diese Hadith. Und von hier kann man auch lernen, jemand, der gegen ein Hadith, der sahih ist, der ist auch draußen. Warum? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم sagt das von seinem, also von seinem Lust oder von seinem Kopf? Nein. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Oder? يوحى, ich bekomme Offenbarung. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر. Hast du einmal gesehen, dass jemand, ein Imam, schau mal, das ist auch ein Sünder, ausgestorben. Ein Imam, der betet im Minbar. Ach, ich sehe die Gesichter, was sagt die Bruder? Das ist so viel geworden. Das ist außerirdisch. Das ist nur, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Habt ihr einmal gesehen, ein Imam, der uns also Gebet, also beibringt in Minbar? Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Lakin der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Er hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Das ist auch eine Art von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damit er Sahaba richtig beibringt. Damit er oder in jeder sieht, wer er betet. Es gibt ein extra Verb, heißt As-Salatu ala al-Minbar. Hört mir das Hadith jetzt. Wa huwa Hadithun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Salla sallallahu alayhi wa sallam marratan ala al-Minbar. Minbar. Ach, Minbar, wo der Imam, wenn er predigt, der steht drauf. Die Treppen. Ja? Annahu, schau mal. Wa fi riwaya, andach Hadith. Annahu dhu thalath darajat. Jetzt ist klar, dass Al-Minbar ist nur mit drei Stufen. Drei Stufen. Das ist ein Beweis. Wa fi riwaya, annahu dhu, was? Al-Minbar, dhu thalath darajat. Du brauchst keinen Aufzug, wie heutzutage. Bis dahin zu kommen, du brauchst heutzutage, subhanallah, auch einen Aufzug. Oder du suchst, wo Imam ist, subhanallah, wo ist der? Das ist in erster Etage. Es gibt auch einen Beweis. Ein Beweis, dass der Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns auch gezeigt, dass Minbaruhu, der war nur mit drei Stufen. Und erstens, bevor wir über diese Minbar reden, kann Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatta'iku ala was? Eine Aste. Bevor er Minbar gehabt hat, hat eine Aste gehabt. Jid'u shajara, ein Jid'u. Jid'u ist schon gestorben. Kein Baum mehr, nur ein Aste heißt das, ja? Ein Aste. Stamm? Baumstamm. Ein Baumstamm. Immer wenn er predigt, in Salatul Jum'a, der macht seine Hand drauf. Und dann kam ein Rajulun au Mra'a. So steht auch im Hadith. Entweder ein Sahabi oder ein Sahabian. Der hat ihm gefragt, ja Rasulullah, warum machen wir für dich keinen Minbar? Was ist jetzt? Rasulullah, der war nicht dagegen. Das ist eine Sunnatun Taqririyatun. Ein Sunnat Taqririyatun. Wir haben auch oft gesagt, dass es gibt Arten, es gibt vier Arten von Sünden. Es gibt Arten, Qawliya, was Rasulullah gesagt hat, Qawliya. Eine Art, Sünnatun Fi'liyatun, was er gemacht hat. Was er gemacht hat. Sünnatun Taqririyatun, heißt, wenn ein Sahabi etwas gemacht hat, Rasulullah gesehen hat, und da hat entweder gelächelt und da hat nichts gemacht. Das heißt, hast du gut gemacht. Das ist auch für uns ein Sünder. Bei einem Beweis. Es gibt. Gibt es nicht noch ein Hadith? Gibt es nicht fünf Arten von Sünder auch? Hä? Gibt es nicht fünf? Vier. Vier, nur vier. Was ich weiß, vier. Sünnatun. Sünnatun. Qawliyatun, was er gesagt hat. Sünnatun. Fi'liyatun, was er gemacht hat. Sünnatun. Taqririyatun, was er bestätigt hat. Und Sünnatun Tarkiyatun heißt das, was er nicht gemacht hat. Beweis oder ein Beispiel von was er nicht gemacht hat. Al-Mawlid, Qandil. Jemand, der sagt dir, warum feiert ihr kein Qandil? Er sagt, ja, ich habe einen Beweis. Er sagt, okay, ja, zeig mir. Ja, Beweis, dass er das nicht gemacht hat. Das ist ein Beweis. Oder nicht? Sünnet und Tarki hat nicht gemacht, das ist auch ein Beweis. Weil machen ist auch ein Verb. Hat nicht gemacht, ist auch ein Beweis. Taqririya, Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, von Sunna, Adan. Von Sunna normalerweise, wenn Imam Assalamu alaikum sagt, der darf immer noch ein bisschen bleiben, das heißt, der sagt Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali ikram. Und da der muss seine Gesicht zeigen. Nicht so einfach, Assalamu alaikum, Sunnat, Allahu Akbar. Nein, das ist nicht von Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Okay, das heißt, der Imam, wenn er Salam alaikum sagt, der sagt, Al-Istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam bis Ende. Und dann, der muss entweder auf die rechte Seite sitzen oder auf die linke Seite sitzen. Und dann darfst du aufstehen und dann nach Hause gehen. Normalerweise. Normalerweise nach Assalam, nach Taslim von Imam, der muss entweder auf der rechten Seite sitzen oder auf die linke Seite sitzen und er muss uns sein Gesicht zeigen. Und dann gehe ich nach Hause oder mache ich Sunnah. Und Sunnah besser zu Hause. Aber heutzutage, der muss bei ihm klopfen. Dreh um. Das ist nicht von Sunnah. Warum habe ich jetzt Beweis gegeben? Ein Sunnah, der mit Bestätigung von Rasulullah ist. Umar radiallahu anhu, er hat ein Sahabi gesehen, dass er gleich nach Taslim aufgestanden und er wollte Sunnah beten. Was hat Umar al-Khattab gemacht? Setz dich. Rasulullah hat ihn gesehen und hat gelächelt. Das heißt, Umar hat recht gehabt. Das ist ein Sunnah-Taqrir hier. Eine Bestätigung von Rasulullah. Andere Beweis von Bestätigung. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch Bilal alaihi radiallahu anhu gesehen. Wo? In Paradies, oder? Da hat ihn gefragt, was machst du? Ich habe Khashkhashata Rijleika fil Jannati gehört. Ich habe Khashkhashkhashkhash gehört, dass du im Paradies läufst. Faqal, ja Rasulallah, ich mache nicht so viel, aber immer wenn ich Wudu mache ich zwei Rakat. Das ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, es gibt keinen Beweis, der uns zeigt, dass Rasul bei jedem Wudu hat zwei Rakat von Wudu gemacht. Von wem haben wir gelernt? Von Bilal. Wer hat das bestätigt? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, macht ihr auch so. Wenn ihr auch ins Paradies reinkommt oder wollt, dann macht ihr auch genauso, was auch Bilal alaihi oder radiallahu anhu gemacht hat. Das ist eine Sunna taqririya. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-Minbar. Und auch Beweis, dass Stufen al-Minbar nur drei Stufen sind. Marra auch in einem Hadith Rawi Muslim, anna Rasul sallallahu alaihi wa sallam in Freitagsgebet. Erste Stufe, qal Amin. Zweite Amin, dritte Amin. Das ist auch ein Beweis. Erste Amin, zweite Amin, dritte Amin. Heutzutage Amin, Amin, Amin. Nächste wieder Amin, Amin, Amin. Es gibt nur drei Amin. Erste Stufe. Danach, die Sahaba wieder, die haben gefragt, ja Rasulullah, du hast heute was Komisches gemacht. Wir haben von dir Amin gehört. Mit wem hast du geredet? Qal atani Jibril. Hayatullah Muslim. Anna Jibril kam und der hat ein Dua gemacht und Amantu. Ich habe Amin gesagt. Das heißt, ein Dua von Jibril a.s. und Ta'minu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, dieses Dua wird schnell akzeptiert, subhanallah. Erste Stufe hat Qal, jemand, der seine Eltern hat und nicht in Paris reinkommt. Wann wird er ins Paris reinkommen? Das ist eine Gelegenheit, dass du, oder ein Mittel, dass du in Paris reinkommst. Eltern ist wie ein Kantara, eine Brücke, wenn du gut mit deinen Eltern bist, dass du schnell auch ins Paris reinkommst. Qala Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die zweite, jemand, der auch Ramadan erreicht hat. Ramadan ist auch eine Gelegenheit, dass du richtig ausnutzt. Wann kannst du ins Paris reinkommen, wenn du nicht diese Zeit von Ramadan ausnutzt? Qala Amin. Und die dritte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qal, jemand, also ihm hat gesagt, Al-Bakhil, jemand ist ein richtig Geiziger und wird auch, also der ist ein richtig also Geiziger, jemand, der deinen Namen hört und sagt nicht, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Qama alihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, das heißt in Minbar. Aufgestanden im Minbar, Fakabbara, Allahu Akbar. Nicht an der Richtung, sondern Richtung Qibla. Und hinter ihm sind Sahaba. Ganz normal, nur Platz von ihm ist ein Minbar und der ist drauf, Allahu Akbar. Wakabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala al-minbar. Ganz normal. Der ist in Minbar. Thumma raka'a wa huwa 'alayhi. Und da hat Ruku auch im Minbar gemacht. ثم رفع سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Das ist alles nur in Minbar passiert. Aber als er Sujud machen wollte, Qahqari, das heißt, er ist ein bisschen zurückgekommen. Und das auch eine, es gibt auch ein Bid'ah in Mekka. Es gibt einen Tawaf, heißt Tawaf al-Wada', Abschiedstawaf. Es gibt manche Leute, normalerweise, wenn du diese Tawaf machst, diese sieben Runde machst, machst du zwei Rakat und dann einfach nach Hause gehen. Manche, die laufen mit Rücken, die sagen, ja, das ist Abschied, man darf nicht unser Rücken Kaaba geben. Hadihi bid'atun. Ma thabatat 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gleich nach dem Gebet. Okay? Hatta sajada fi aslin min al-barr. Hast du Sujud gemacht? Nein. Also jetzt im Hadith steht nicht, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das in Yawm al-Jum'ah gemacht hat. Kann sein, dass nur ein Tag, der wollte die nur richtig, also Gebet beibringen. Im Hadith steht nicht, dass Yawm al-Jum'ah oder so. فصنع فيهما كما صنع في الركعة الأولى. Das heißt, er hat also gebetet die erste Raka'a, Ruku' al-Qiyam beim Minbar und al-Ruku' auch genauso beim Minbar, aber Sujud am Boden gemacht hat. Warum? Damit er auch zeigt die Sahaba, wie kann man richtig beten. Sallallahu alaihi wasallam. As-Sutra jetzt. As-Sutra. Wisst ihr, was Sutra heißt? Wenn du beten willst, dann musst du etwas vor dir machen. Zum Beispiel das hier und dann sagst du Allahu Akbar. Ja? Aber nicht, dass du ein Sutra machst, machst du dein iPhone vorne oder Schlüssel. Das ist kein Sutra. Das ist kein Sutra. Sutra ist, dass du vor dem Wand, also nachkommst oder auch hinter diesem Säule auch kommst. هذه كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sogar auch von manchen Fuqaha, da haben gesagt, das ist eine Pflicht. واجب. Schau mal. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم كان يقف قريبا من السترة. Der kommt oder der steht nah zu seinen Sutra. فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. Drei. Erster Sache. Ellen. Drei, also das heißt ungefähr, Allah, das heißt drei, jeder ungefähr. Brauchst du nicht sagen, okay, ich mache jetzt Sutra und dann eins, zwei, drei, nein, ungefähr, wo du auch dein Sujud machen kannst, einfach, kannst du auch machen. وَبَيْنَ مَوْضِعْ سُجُودِهِ وَالْجِدَارِ مَمَرْ شَاهْ. Sogar auch einmal, der wollte, da hat Allahu Akbar gesagt und dann hat ein Schah gesehen. فَلَسَّقَ بَطْنُهُ مَعَ الْجِدَارِ. Und dann diese Schaf ist hinter ihm also gelaufen. Das heißt, hier zeigt uns, dass das eine Sache, die richtig wichtig ist. Warum manchmal kommt einer Bruder, obwohl er hier frei ist, obwohl auch ein Solo frei ist, Allahu Akbar. Oder auch manchen, statt in erste Reihe zu beten, Alhamdulillah, hier gibt es nicht, aber in manchen Ländern gibt es, kommt manche Leute nicht an die Reihe, sondern der wird alleine. Da sind zwei, drei Reihen und der geht allein dort beten. Vatergebet oder Freigebet, alleine. Und du weißt nicht, wenn einer alleine betet, Allah wird von ihm nicht sein Gebet akzeptieren, subhanallah. Und du weißt nicht, dass die erste Reihe und die zweite Reihe, die sind die beste Reihe von dieser Reihe, was im Moschee gibt. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bevor er Allahu Akbar sagt, was sagt er? Der macht Dua. Allahumma ghfir lahum. Schau mal, erste Reihe jetzt. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum daima. Zweite Reihe, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum, Allahu Akbar. Das heißt, dritte Reihe, die bekommen auch, aber die erste ist die beste und zweite auch genauso, die dritte auch genauso. Aber er hat immer Duha für die ersten Reihen gemacht. Subhanallah. Nicht, dass jemand kommt, also früh kommt und der in die Ecke allein betet. Wie kann das sein? وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلي ist auch ein Befehl لا تصلي إلا إلى سترة. Weil es gibt Gelehrten, die nehmen diese علم الأصول, wenn Rasulullah صلى الله عليه وسلم ein Befehl gesagt hat, das ist eine Pflicht. Genau sie, genau wo, also die Hadithen, alle, die mit Bart gekommen sind, alle sind Pflicht. Alle sind Pflicht. Aufu, Archu. Und das ist ein Befehl von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La tusalli illa sutratin. Wa la tada', schau mal. Wa la tada' ahadan yamurru bayna yadayka. Und lässt also keine, also zwischen deinen Händen, wenn du betest, also vorbeigehen. Sogar auch an der Hadith machst du so, faqatilhu. Erstens, wenn du so machst und er will nicht, faqatilhu. Du kannst oder du darfst mit ihm kämpfen. Aber wenn er ein Glotzer ist, dann lieber nicht. Lieber nicht. Lass ihn vorbeigehen. Warum? Du hast dein, warum, schau mal, hier ist das Sutra ist wichtig. Solange du dein Sutra gemacht hast, Alhamdulillah, du hast deine Mühe gegeben, du hast deine Aufgabe gemacht. Und wenn er wollte, machst du so. Wenn nicht, dann kannst du mit ihm kämpfen. Aber wie gesagt, wenn er stärker als du ist, lass ihn in Ruhe, sag ihm bitteschön. Warum? Der kriegt seine Strafe. Lanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn derjenige, der vorbeigeht, weiß, welche Strafe er bekommt, er wird also 40 Jahre auf dich warten, bis du fertig bist. 40 Jahre. Arba'una Khalifa. Der wird nur auf dich warten, bis du fertig bist. Warum? Weil er weiß nicht seine Strafe. Deshalb. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يتحرى الاسطوانه الاسطوان ist die Säule. Sogar auch die Sahaba haben immer, die waren also nicht gekämpft, aber die waren immer, wer kommt erste in die Säule ran, damit er hinter eine Säule betet. Also hinter, nicht zwischen Säule, ist auch Makro. Dürfen wir auch, wenn das also Moschee groß ist, besser, dass wir nicht zwischen Säulen auch beten. Aber wenn das eng ist, ist es kein Problem, ist eine Ausnahme. Okay? Allati fi masjidi. Die Säulen, die in seiner Moschee waren, die Sahaba, die waren immer schneller, wer da drankommt. Und auch wegen des Sutra, kann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn er in die Wüste ist, wenn er eine Schlacht hat, der macht diese Harba, Speer heißt das? Ja. Ein Speer. Kana yaghrusu harbatahu wa yusalli wara'aha. Ein Speer, der macht das und dann er macht seine Gebet. Und auch gibt es auch ein Hadith, Rasulullah seine Sutra, kanat mu'akhiratu rahil, wo diese Al-Hawdaj heißt das, wo die Frauen sitzen auf dem Kamel, das ist ein weiße Sache. Sattel ist das kleine Hündchen, das kleine Hütchen. Wer ist das auf Deutsch? Gibt es auf Deutsch nicht? Gibt es nicht. Dann mach nicht deinen Kopf kaputt. Was für ein? Ein Höcke? Ein Höcke. Wo die Frauen sitzen, da siehst du keine Frau. Genau. Das ist wie so ein kleines Zelt auf dem Kamel. Ja, wie ein kleines Zelt auf dem Kamel. Das kennt die Europäer. Ja. Ja, das ist, siehst du, wie deutschsprachig arm ist der. Richtig arm, richtig arm. Unsere Sprache, arabische Sprache, kriegt so viel Steuern, deshalb sind wir richtig reich. Zelt auf Kamel, das ist keine Sprache. Hauptsache habt ihr also verstanden. Das heißt, auf dem Zelt, was auf dem Kamel ist, da ist eine Rahila, ein Holz hinten. Ungefähr auch genauso. 50 cm. Und hier haben sie auch gelernt und gesagt, da muss ungefähr 50 cm, dann kannst du ein Sutra nennen. 30 cm. 30? Ja. Ungefähr. Dirah. Normaler Mensch, nicht die Zwergmenschen. Ne? Normaler Mensch hat ungefähr 50 cm. Also die Flasche geht nicht. Ne, du kannst ab. Das ist mehr als. Oder? 30, das 30. 30, dann nicht dahin. Da musst du noch eine kleine Flasche drauf machen. Okay. Ma yaqta'u as-salah, ma yaqta'u as-salah. Was macht unser Gebet kaputt? Wenn du keine Sutra machst. Wenn du keine Sutra machst, dein Gebet wird kaputt, auch wenn du beim Stehen bist. Qala Rasulullah, na? Hat das passiert und dann dein Gebet wird nicht akzeptiert. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن شو مال إذا لم يكن بين يديه شيء wenn du kein Sutra machst dein Gebet oder was wird dein Gebet kaputt machen كآخرة الرحل das heißt diese 50 ungefähr ab 50 Zentimeter كآخرة الرحل المرأة الحائض Wenn eine Frau, das heißt, eine Frau, die Periode bekommt, nicht jede Frau, nicht damit gemeint, weil es gibt auch manche Frauen, selten, die auch keine Periode bekommen. Es gibt manche Frauen, subhanallah, die bekommen auch Periode 20 Jahre lang, also Dusch. Dusch ist auch eine Art von Sihr. Es gibt manche Frauen, die haben jeden Tag Blut. Möge Allah, inshallah, heilen. Das gibt's. Und das ist auch eine Art von Sihr. Die Leute, die Sahirin sind, die machen das auch eine Art zum Hammer. Damit du nichts mit deiner Frau etwas machst. Wie kann es sein, dass eine Frau 20 Jahre nur Blut hat? Sie denkt, dass das Heid ist, aber manchmal kommt Heid, manchmal ist Tihada, alles durcheinander. 20 Jahre. Ohne, also durch meine ich jetzt. يقطع صلاة الرجل was المرأة الحائض was heißt nicht ein Mädchen solange sie popiert diese Pubertät erreicht hat dann dein Gebet auch wird kaputt gehen wenn sie vorbeigeht المرأة الحائض wenn du kein Sutra hast und dann auf einmal Allahu Akbar da kommt eine Frau Und sogar auch deine Frau, wenn sie auch vorbeigeht, dein Gebet wird kaputt. Aber woher weißt du, dass eine Frau direkt wird, wenn man sie nicht kennt? Das ist das Problem, ja. Das heißt, hier allgemein, egal welche Frau, nicht, dass du meinst hier oder du denkst, erst wenn sie Heid hat, dann dein Gebet wird kaputt. Allgemein, also ab Pubertät. Ob sie Heid hat oder nicht Heid hat, wenn sie vorbeigeht, dein Gebet wird kaputt. Der Bruder hat verstanden, erst wenn sie Heid hat, dann, wenn sie vorbeigeht, dann dein Gebet wird kaputt. Nein, ab Pubertät. Okay? Was noch? Und der arme Esel, Al-Himar. Auch wenn der Allahu Akbar, da kommt ein Himar, der seinen Weg verloren hat und dein Gebet wird auch kaputt. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم was noch والكلب الأسود شبار سهند وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر was ist der Unterschied zwischen ein schwarzer Hund und ein roter Hund und so weiter قال ein Scheitan Scheitan er selber ein Scheitan ja? ein Scheitan ja? wenn ja das ist auch eine Sache wenn ein Scheitan, schau mal, ein Hund, wenn er einen Scheitan sieht, der bellt. Aber manchmal, du kommst vorbei mit Kamis und dann der bellt. Denk nicht, dass du ein Scheitan bist. Nein, das ist was anderes. Warum? Weil Al-Kelb, der sieht Al-Shayatin. Und schau mal, subhanallah, andere Geschichte, Ad-Dik, Han heißt das, ja? Wenn er kokotiert, ja. Wenn er kräht oder grillt? Wenn er kräht. Okay, wenn er kräht, was hat er gesehen? Ein Melek, subhanallah. Deshalb, die meisten oder alle Hühner, die krähen, ne? Ein Hahn. Ein Hahn kräht, Zeit von Fajr, subhanallah. Oder? Der weckt dich auch, dass du betest. Warum auch? Weil er auch betet. Oder nicht betet. Ein Hahn betet, Allah betet. Schwarze Hunde soll man töten, stimmt das? Also schwarze Hund. Er muss zwei weiße Punkte haben hier. Im Hadith steht kein schwarzer Hund allgemein. Ja, gibt es einen Hadith? Gibt es einen Hadith? Ja? Gibt es einen Hadith? Salah. Das ist Hadith. Das ist der Hadith. Der hat gesagt, die Sahaba, warum, was ist der Unterschied zwischen einem roten Hund und einem schwarzen Hund? Qala Rasulullah, ein schwarzer Hund ist ein Scheitern. Ja? Ist ein Scheitern. Okay? As-Salatu, nächste jetzt. As-Salatu tujah al-Qabr. Dürfen wir auch nicht in Friedhof beten? Weil manchmal, man sieht auch Leute, jemand gestorben ist, erst wenn die im Friedhof sind, dann machen die Salatul Janaza. Man darf nicht, muss man außerhalb das beten. Auch Al-Fatiha, wenn man macht. Das ist eine andere Sache. Das heißt, jemand, der kommt und der liest Koran im Friedhof, also bei Gräben und so weiter. Du brauchst kein Fatiha, du brauchst nur, dass die Dua mit denen machen. Weil es gibt Leute, die sagen, ich mache 1000 Mal Fatiha oder 2000 Qul Wallahu Ahad und schicke ich. Wohin? Bluetooth oder mit Wasser? Einfach mit diesen Menschen, die gestorben sind, Dua zu machen. Warum? Weil die brauchen von uns Dua, subhanallah. Das ist auch ein Beweis gegen die Leute, die auch in Gräber gehen. Er braucht von dir ein Dua. Nicht du, dass du von ihm etwas brauchst. Aber es gibt Ulema, die das erlauben, also dass man Koran rezitiert und die Salat. Ja, willst du Ulema? Es gibt Ulema von Dunya und willst du Ulema von Akhira. Solange du keinen Beweis hast, dass du keinen Beweis hast. Also, schau mal, immer musst du eine Frage stellen. Hat Rasulullah das gemacht? Nein. Sahaba gemacht? Nein. At-Tabi'in gemacht? Nein. Der beste Gelehrten? Nein. Das war das. Brauchst du nicht zu machen. Bist du besser als Sahaba? Wallahi, nein. Mach, was die Sahaba gemacht haben. Mach, was Rasulullah gesagt hat, hast du deine Ruhe. Okay? Also eine Frage noch, es ist also auch verboten. Es ist dadurch also auch verboten. Was verboten? Verboten, irgendwas aus dem Koran zu rezitieren. Da, verboten nachher. Ne? Solange kein Beweis ist, verboten. Ich kann dir sagen auch, dass das ein Bid'ah ist. Braucht man nicht zu machen. Ich kenne manche, die sagen, Koran ist auch wie Dua. Hä? Koran ist also eine. Ich kann dir sagen, wenn du ein paar Ayat mit Dua sind, du kannst für ihn Dua, Rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Das ist ein Dua. Aber dass du reinkommst, Al-Fatiha, Surat Yasin, Al-Baqarah und so weiter, ist das nicht. Du kannst die Versen, die mit Dua sind, da kannst du das sagen. Warum das ein Dua ist. Was mein? Und dann, schau mal, nur wenn du reinkommst, gibt es ein extra Dua. Oder? Gibt es ein extra Dua? Okay, An-Niyah jetzt. An-Niyah. Jetzt fangen wir langsam, inshallah. Wie kann man richtig beten? An-Niyah. Absicht. Und beim Absicht gibt es auch viele, viele Fehler. Manchmal hörst du jemanden, der neben dir ist, irgendwo, und wollt ihr beten, und der sagt, jetzt will ich also Asr beten hinter diesem Imam in Haram Mekki oder in Haram Al-Nabawi. Und wie viel Uhr? Und warum mache ich das? Straße, Noma, du brauchst einen Lebenslauf, dann sagst du Allahu Akbar. Achiv, an wem betest du? Betest du Allah Azza wa Jal an? Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Er weiß alles. Brauchst du keinen Bericht zu schreiben? Einfach Allahu Akbar. Oder auch jemand, der Wudu auch machen will, auch gleiche Geschichte. Oder auch gibt es auch Bida' beim Wudu. Es gibt ein extra Dua. Gesicht auch ein extra Dua. Mund extra Dua. Woher hast du das bekommen? Woher? Gebet jetzt? Der Bruder kommt, inshallah. Jetzt, inshallah, machen wir Gebet. Und dann morgen, inshallah, machen wir weiter, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.